von mir aus. Wie versprochen. Prost. Also, heb ab. Du bist ein dummer Teufel. Wieso? Weil ich nicht mehr so viel Kartl in mein Heiferl, dass der groß oben dabei sein muss. Ja, das ist die Sache. Es ist ein ehrliches Gespiel. Da, die paar lassen da noch. Halt's dann. Das ist der Teuser. Na, das ist der Schein oben. Nicht so. Jetzt sieht er. Arme Sau, groß Nenner. Da ist er. Das ist der Großunter. Da gibt's den auch. Ja. Wo ist er denn da, der Krippe? Ist er vielleicht runtergefallen, oder? Schau halt einmal in mein Heiferl noch. Ja, in deinem Heiferl schau ich doch. Ja. Da ist er. Verdammte Geschichte, du hast dir doch aufgesetzt, war für den heutigen Tag. Kuss, du Heiter. Trink mal auf den 90er. Ich wog nicht mehr die Kirschgeist, den hinterkünftigen. Ich glaub, damit hast du mich dran gerückt. Nein, damit nicht. Jetzt ist schon so, wie es ist. Hui, die Füße, alles dreht sich. Aber er bereitet dein Glück. Gut, was nicht, Dinger. Brauchst gerade rufen? Ja. Bin gleich da. Ist doch gut, ich weg. Gerade rufen. Ist schon weg. Wenn's einmal nicht mehr gut denkst, sag ich, ja. Nix hast und du lebst da. Wie Gott ist Gott, das Leben hat nicht besser gefällt, der etwas hat. Der etwas hat und den du hast, der lustig ist gut. So geht dabei gut. Pass auf, dass du die Bogen eine fährst. Neunzige. Und nix hat er gemerkt, wie er ein Großoma aus meinem Ärmel in mein Heiferl nicht praktiziert hab. Großvater! Ja. Bist du auf? Ja, Freile! Gut, beinahe! Ja, und wir? Hast du das überlegt? Mit dem Hirschen? Sollte man den kleinen Umweg jetzt machen? Ja, und ob man jetzt machen, Flori? Viel Eis liegt nur am Weg auf den Saugrum. Und über den Hang ist ganz schön gefährlich, weil es abbau wird. Für mich, da ist jetzt nichts mehr gefährlich, Flori, aber schon gar nichts. Für mich, da hebt es jetzt ein Leben, wie so ein Beispiel ist auf der Welt. Hast du den ganzen Cash gestern? Respekt. Nix hani und doch liebe halt mit Gottes Gnad und Leben oft an nicht bis er gewalt die Rippes hat. Rüdi a hadi, ri a ri, di a di, ri a, die Rippes hat. Und den erst hat mir Gott ja gegeben, a freilichs Blut. Und fragst, wie steht's mit Leib und Limb, so geht's halt gut. Rüdi a ho di ri a ri di a di ri a, so geht's halt gut. Da hinten gibt's doch ganz schwarz. Ach, das weder heute schon. Wir riskieren's. Wir feiern heraus den Wirtsgarten. Tut Tisch raus und Bänk. Josef, wir bringen alle Bänk raus. Alle Bänk? Freilich. Wer ist denn die? Bist du die neue Kennerin? Bloß aushilf. Mara heiß ich. Alle Tisch? Ja, freilich. Für die vielen Gratulanten heute. Halt. Darüber setzen wir die Verwandtschaft und da die anderen Leute. Und mir darf's gleich ein Bett bringen. Ja, Tante Teres, bist du schon da? Oh, meine Fürst. 5 Stunden gelaufen vom Schlüssel rüber. Rast dich nur aus. Die Feier hat noch nicht angefangen. Wie ist denn der Kasper benannt? Gut. Der reißt jeden Tag ein Dutzend Baum aus.

Vater, darf ich um den Ehrentanz bitten? Ja, Freilich, da geh noch her, Marei. Na, was sagst du dazu, dass mir der Siftel so ein Lobred hat halten müssen? Sie ist einem hart nur angekommen. Aha, jetzt rede ich noch als Geburtstagswunsch. Weißt du, dass er mir ein 4- oder 5-Tage-Werk Land zurückverkauft, dass aus die Kratler wieder richtige Bauern werden? Willst du noch mehr abrocken? Ja, für das bin ich da. Jetzt geht's ja erst da die nächsten 15 Jahre. Ich knüpfe mir jetzt gleich vor, ein Siftel. Tanz mit einem anderen weiter, geht's schon. Marei, was schaut ihr so um? Der Flori ist fort, verschwunden. Warum nicht? Er muss ein ganz wichtiges Geschäft haben an so einem Tag. Der wird gleich wieder da sein. Meinst du? Dann soll mit mir dabei. Das wieder wäre er da nicht sein. Du tust dem Flori Unrecht, Simmerl. Ja, dann müssen wir heute mal auf Prob stellen. Was, Prob? Dann müsst ihr mal einen schicken, der ihn anstiften möchte. Beispielsweise, dass er ihm was Unerlaubtes besorgt, so für 20 Gulden Stück. Hör auf! Was tanzt nicht weiter? Wenn er so ehrlich ist, der Flori, wie du tust, ist ja nichts zum Befürchten, oder? Freilich nicht. Und wenn es da woanders war und er besteht die Probe nicht, ich trag dir nichts noch mal rein. Ich war auch noch da für dich. Wenn du den Flori gejagt und ketzt und zu Strecken gebracht hast, meinst du? Warte, ich werde noch ein anständiges Mannsbild auf dich. Voll Teufel, du! Du Pharisäer! Was gibt's denn da? Los, mach mal Ruhe! Da, schau her! Ich glaub, dem müssen wir ein bisschen was verzeihen. Fang zu, Burma! Manchem jagt der Korn, wui drauf an, der geht's nicht durst. Schee, jetzt lasst ein neuerdings beim Tanzen das Tierndl grad stehen. Nimmst du's nicht, ich immer, aber weißt du, das ist ja so. So ein Tierndl ist ein Zitter, wo drüber nix geht und grad dem macht schönste Musik, der Spulen versteht. Simmerl, jetzt musst du was antworten. Schnippige, schnappige, teukerte, tappige, na da ist aus, muss das haben im Haus. Ja, die schöne Stimme. Schnippige, schwierige, rührige, quirige, da ist Salem, kommt kein lustiger Skin. Simmerl, beobachtet, dass sich der Herzog nicht ins Opernhaus neu holt. Jetzt wird's Albo da, schichte da draus in deinem Reh, wir, Grot, Schmetterling und Käfer, find's noch aber ein Reb und gar nicht. Recht hat er, ganz leid geschossen haben sie dein Wald. Einen letzten Kuckuck hat man auf Michaeli gehört. Unser Herzog soll sich aus Verzweiflung auf Fischerei geworfen haben. Aber ein paar Mais kommt bei der Schinger zur Aufzucht. Jetzt muss er die auch einen abschießen. Und so ein Jagersicht, gut, aber in der Liebe ist er blind und ich hab die Befürchtung, dass er so gar nicht mehr findet. So, Simmerl, jetzt überleg das ganz genau, was du jetzt sagst. So ein grantige, handige, hitzige, stützige, da dann geschehen. Bei der Kunst so am Freudige, freudige, richtige, richtige, die wird mein Wei, ja, da bin ich dabei. Der Himmel ist zornig. Es war schon ganz nah. Ratzt man weiter in den Zimmer. Nein, nein, sonst fängt er unsere Rafferei und für das ist noch zu früh. Schade. Es wieder schaut kreislich aus. Man soll sich vorbereiten, dass wir ins Haus müssen. Ja, also ich geh lieber nein. Fürchst du, warm? Das ist doch eine Naturgewalt. Da hilft bloß Betten. Na, was spielt's weiter, Musikanten? Leicht holst du nur ein Zeidl. Warum tanzen die Dirndl da nicht? Ihre Burschen sind fort. Wie das? Die sind vor 2 Stunden den Bergen auf Mitte quer, wie zu einer Treibjagd. Hei, bei dem Wetter? Ja, weiß auch nicht warum. Der Jagersimmerl hat's geschickt und hat ja jeden einen Gulden versprochen. Sachen gibt's. Gehen die leicht auf den Mank ein oder zum Edelweißbrocken? Ja, was weißt du nie? Großvater. Marei, Marei, denk dir bloß, der Siftel lässt mit sich reden über die 5-Tage-Werk. Großvater, der Simmerl hat den Flori einen Lochspitzel geschickt. 20 Gulden für jede Gams. Was? Der Flori ist auf und droben sind Burschen postiert. Diesmal fangen sie ihn. Ausgeschlossen. Wir müssen den Flori zurückholen, ist spät ist. Aber wir zwei können doch da jetzt nicht weg, du und ich. Das war ja wie ein Schuldeingeständnis. Auwe, Leute! Wir haben schon ein Pech. Die Burschen haben's gewahr dabei. Psst, nicht so laut. Den ganzen Tag die Hitze. Jetzt geht's dahin. Das gibt ja wieder wie vor zwei Wochen. Ja, in ein paar Minuten ist doch die Garde sowieso vorbei. So lange kann ich nicht warten. Marei, sei gescheit, bleib da. Der Scheiter hat alle Angst vor dem Wetter. Mein Gott und Herr, was soll ich denn jetzt tun? Ich kann's doch nicht allein lassen, ich muss ihr noch. Na, Kasper, du wirst doch jetzt nicht weg wollen, wo der Herzog jeden Moment höchst der selbst erscheinen kann. Was? Zwingend meiner? Ja, er wird sein Ehrental überreichen, hab ich gehört. Und wenn der kam und du warst nicht da, das geht doch nicht. Nun, Kasper. Na, hast du jetzt deinen Triumph? Weißt du, dass ich mir kein Rat mehr was? Versteh gar nicht, von was dass du redest. Ist doch dein Triumph heute. So viel Ehre von allen Seiten. Komm, ich bleib. Komm, Kasper. Wir reden drin weiter über den Rückkauf. Hast die richtige Stunde erwischt. Heute kannst du alles von mir haben. Jetzt fängt's Ringer an. Kasper, komm doch rein! Du wirst ja ganz nass! Die Totenglocken? Das ist Widerleiten. Rund vom See. Nein, das ist die Totenglocken, ich kenn's doch. Horst, ich spielen weiter, drin im Haus. Komm, geh heute mit. Nein. Helfen. Mir kann ja nichts geschehen. Ich hab doch das ewige Leben. Ich hab doch die Kraft. Halt! Losen. Er holt den Flori da nicht mehr rein. Was hat er denn? Jetzt wird er halt langsam alt. Jetzt geht's dahin mit ihm. Lang genug hat's dauert. Ich bin bloß der selige Johannes Thurmeier und das ist der Nantwein. Nantovinus, Erram. Ja, nur nee, sei nicht schüchtern. Vergelt's Gott, darf mir das sagen, da herum? Ja, nur. Bittchen, wieso hab ich da herkommen müssen? Ich mein, dürfen. Das sagt ja alles der Partner, der die Seelen aufnimmt und weiset. Da. Heilige Petrus! Der Portner, ja, in Ewigkeit und aller Orten. Wo ist er denn? Bitte! Ad Sausitius Albos. Wo? Bei die Weißwürst! Weil es Gott Zeit ist! Ja, wir haben zwar kein direktes Zweifelleiten da herum, aber man hat schon so im Gefühl, wenn es recht sind. Was ist denn nur geschehen? Ich bin durchs Gewitter gerannt und dann... Hat der Bandelgrammer nichts verraten? Ja, der hat noch allweil gesagt, dass er gerade mich zum Passagier haben muss. Hast du Angst um den Flori? Ja. Nein, mein, geh, lass uns nunterschauen. Durch den Fraunhofer. Naja, also, gut, da mal rein. Durch das Fernrohr? Mhm. Vergelt's Gott. Ja, das sind ja die Blauberg, der Halserspitz. Wolfsschlucht. Da muss er sein. Das Gitter ist ja immer noch. Da ist ein Steinschlag runter. Um alles. Da liegt der Gestalt. Ist das er? Der Portner kommt. Hörst du mal rein? Ich kann's nicht erkennen. Ich seh das Gesicht nicht. Das ist nicht der Flori. Das bist du, Marei, die da liegt. Er liegt da unten? Und wo ist er?

Nein, der traut er nur. Der Wurm, der schaut ja wie ein Totentrucher aus. Die ansonsten mit mir fahren müssen liegen. Du setzt die Oma auf die Trucher. Und lass dich nicht schrecken vor der Finsternis. Die Reise geht ins Licht. Wir krampen. Einhalten, Brandner. Wir! Nicht so gar. Warner Drama. Ich krieg keine Luft. Halt die ein. Es ist gleich vorüber. Da heißt man es bei den schwarzen Wolken. Da sind die Donner mit das Haus. Wir sind aber gleich durch. Darfst du nicht fürchten. Warne Drama. Ist gleich vorbei. Na komm wir ins Reich der Stille. Diesmal haben wir einen lebendigen Passagier. Den friert's noch. Und wir? Vor dem Frauenhofer. Heiliger Michael, alle wollen hinunterschauen, wie draufrasen die zwei. Ich würde sie an die Truchen klammern, der Brandner. Jetzt wird es ihm doch ein bisschen bang, trotz seiner Courage. Aber schlau war schon vom Bornlerkrammer. List, wieder List. Wird ihm aber nichts nutzen. Da, ein Sündenregister vom Brandner. Aber Fickfeuer. Und nicht zu wenig. Dann bleibt er nicht da. Dann besteht er auf seine 15 Jahre. Was mangelt mir überhaupt da heraus umeinander? Fleischzeug ins Paradies! Ja, die Hoheiten auch! Und die Heiligen dazu! Wir sagen euch dann schon, wie es ausgegangen ist, die Geschichte. Armer Bornlerkrammer, so geschickt eingefällt und so nah am Triumph gestern ihm. Wer hat ihm denn den Kirschgeiß geheißen? Geh, sei doch nicht gar so streng, heiliger Michael. An Ordnung muss sein und heute statuieren wir das Exempel. Diese Erzengel sind schon seit nicht zu widerwurzen. Der hat heute seinen nüssigen Tag mit seinem alten Flammenschwert. Wann hat er den nicht? Ja. Es stinkt ihm bloß, dass er nicht den Schwindel vom Bornlerkrammer aufdeckt hat. Ach so, mit seiner sieben gescheiten Allwissenheit. Er hat nicht aufgepasst, weil er gerade mit uns Karten gespielt hat. Weißt du das noch, den Haferl-Tarock, selbiges Mal. Ach, deswegen wird's Kartenspiel darum verboten sein. Wegen ihm? Nur wegen ihm. Jetzt pass auf, das Kartenspielen haben sie uns ja schon verboten. Ja. Als nächstes kommt das Schnupfertrag, das Bier trinken, alles wegen ihm. Für David, nein, wirklich. Ist was? Nein, eigentlich nicht. Psst, sie kommen. Psst. Verschwind's, der darf niemand sehen, da herum. Psst. Trau dich nur rein, Kasper. Kim, hier heißt man's endgültiger Weg. Da gehört's eigentlich zurück in die Seelen, das, wo man verliert sein Leben lang, stückelweise. Was verliert man? Na, das Gewissen, die innere Stimme, die, wo sagt, was recht ist und was falsch. Als gute Kinder ziehen's aus und als grundschlechte Leute kehren's heim. Fanatismus und Stolz, Rach und Revanche, Eigennutz, lebenslange Verlogenheit und die ärgste Sünde vor alle, die rücksichtslose Dummheit. Dies alles fällt ab hier. Der Mensch kommt zum Vorschein, so wie er gemeint war vom Herrn. Wie war man denn gemeint? Unendlich kriege ich. Keine Deppen nicht, keine Besserwisser und nicht einer ohne einen guten Humor. Lauter zipftige Späßeln. Du, die dann dafür gefallen da drin. Von wo sehe ich denn nein? Da nicht über, wenn du schaust, da steigt's aus dem Dunkeln. Michael, da hab ich, was sagst du? Bleib nicht da. Wirst du schon sehen? Da lügt sich was auf. Sind das Berg? Ja, da scheint's. Gefreide. Da ist er ganz grau und ganz klar. Und Täler und Berg. Und der See. Hast du das gehört? Ja, der wollte doch wieder runter. Da wette du gleich. Auf seine Sünden steht viel Gefeier. Und was sagst du jetzt? Und ich? Du kehrst der Katz. Das schaut ja fast aus wie unser Dorf. Und da drin, mein Hütten, bloß größer und schöner. Oh mein, was sehe ich denn da? Paradies, Brandner Kasper. Dein daheim ist ja das Paradies.